zumae, zumae, zumae, zumae, zumae, zumae, zumae. Ainin tamim miyadar kun, tulan tan tan salae. Zumae, zumae, zumae, zumae, zumae, zumae, zumae, zumae, zumae, zumae, zumae, zumae. Ainin tamim miyadar kun, tulan tan tan salae. Dosara zumiye yesendeu masa zumiye what come in nasa zumiye ye meurada zumiye you ain't had a zumae zumae zumae zumae zumae zumae zumiye zumae zumae zumae zumae zumae ainin tamam nadar kun lan tan tan sarae zumae zumae zumae zumae zumae zumae zumiye zumae zumae zumae ainin tamam miyadar kun yitlan tan tan sarae yam basan gofer malle abatr zumae atun kunyale zumae koster tor tor tor zumae koster yalna zumae yitayim loga zumae subatna der zumae sun felaga Thank you.